Der junge Nationalist. Da es sich um die Darstellung der politischen Gedanken und Ideen des jungen Hitler handelt, höre ich im gleichen Augenblick seine Stimme deutlich wieder an meinem Ohr. Das verstehst du nicht. Oder darüber kann man mit dir nicht reden. Manches Mal noch schärfer sogar. Etwa, wenn ich während seiner politischen Ausführungen an einer bestimmten Stelle zustimmend nickte, statt, wie er es erwartet hatte, in Empörung zu fallen. Politisch, Gustl, bist du ein Trottel. Mir war ja nur eines in meinem Leben wichtig, die Musik. Adolf stimmte mir wohl bei, dass der Kunst der Vorrang vor allen Lebensbereichen gebühre, aber im Laufe der gemeinsam verbrachten Jahre gewannen doch allmählich politische Interessen die Oberhand, allerdings ohne, dass er deshalb seine künstlerischen Bestrebungen vernachlässigt hätte. Man kann es etwa so formulieren. Die Linzer Jahre standen im Zeichen der Kunst, die nachfolgenden Wiener Jahre im Zeichen der Politik. Ich spürte sehr gut, dass ich ihm nur in künstlerischen Dingen etwas bedeuten konnte. Je nachdrücklicher er sich für Politik interessierte, umso weniger konnte ihm unsere Freundschaft geben. Nicht, dass er mich dies etwa hätte fühlen lassen. Dazu nahm er die Freundschaft viel zu ernst und außerdem war er sich dieser Tatsache vielleicht gar nicht klar genug bewusst. Immer schon war Politik der kritische Punkt unseres Verhältnisses gewesen. Nachdem ich auf politischem Gebiet kaum eigene Ansichten besaß und, wo diese vorhanden waren, mich keineswegs veranlasst fühlte, diese Ansichten zu verteidigen oder sie gar anderen aufzudrängen, hatte Adolf an mir einen schlechten Partner. Er hätte mich viel lieber bekehrt als überredet. Ich aber nahm alles, was er vortrug, bereitwillig und unkritisch auf. Ich merkte mir auch vieles, so dass ich hin und wieder ganz geschickt mitreden konnte. Aber für einen Widerspruch, den er mitunter gebraucht hätte, reichte es nicht aus, denn das Politische fand einfach bei mir keinen Boden. Ich stand davor wie ein Taubstummer vor einem Symphonieorchester, der wohl sieht, dass gespielt wird, aber nichts hört. Ich besaß einfach kein Organ, um das Politische aufzunehmen. Das konnte Adolf zur Verzweiflung bringen. Er hielt es für ausgeschlossen, dass es ein so von aller Politik unberührtes Exemplar von einem Menschen, wie ich eines war, auf dieser Erde gäbe. Er hat mich dabei gewiss nicht geschont. Ich erinnere mich, wie er mich in München wiederholt nötigte, ihn in das Parlament zu begleiten. Ich hatte dort wirklich nichts verloren und wäre inzwischen lieber am Flügel gesessen, aber das ließ Adolf nicht gelten. Ich musste mit ihm kommen, obwohl er genau wusste, dass mich dieser Parlamentsbetrieb immer furchtbar anödete. Aber wehe mir, wenn ich das offen ausgesprochen hätte. Gewöhnlich nimmt man an, dass Politiker aus einer politisch hochgespannten Umwelt kommen. Dies trifft für meinen Freund keineswegs zu. Im Gegenteil. Hier offenbart sich abermals einer der für Hitler so häufigen Widersprüche. Der Vater politisierte zwar nicht ungern und machte aus seiner freisinnigen Auffassung keinen Hehl, aber er gebot energisch Halt, wenn ein Wort gegen das Kaiserhaus fiel. Die Grenze hielt der alte K&K-Zollamtsoberoffizial strengstens ein. Wenn er am 18. August, dem Geburtstage des Kaisers, seine Paradeuniform anzog, war er vom Scheitel bis zur Sohle das Muster eines treuen Staatsdieners. Von Politik bekam der kleine Adolf aus dem Munde seines Vaters vermutlich wenig zu hören. Denn Politik gehörte der Meinung des Vaters nach nicht in die Familie, sondern ins Wirtshaus. Wenn es auch beim Bürgertische noch so hoch herging, daheim war davon nichts zu spüren. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass sich Adolf bei einem seiner eigenen politischen Ansichten einmal besonders auf seinen Vater berufen hätte. Noch weniger war davon in dem stillen Heim in der Humboldtstraße zu spüren. Adolfs Mutter war eine einfache, fromme Frau, der das Politische völlig fern lag. Früher, als der Vater noch lebte, hatte sie ihn wohl hin und wieder vor anderen über politische Verhältnisse poltern gehört, aber nie etwas selbst davon angenommen oder gar den Kindern zugetragen. Dem Vater in seinem cholerischen Wesen war es vielleicht recht, dass das, was er draußen am Bürgertische mit viel Geräusch verfocht, durch seine stille Frau gedämpft wurde und kaum die Häuslichkeit berührte. So blieb es auch fernerhin. Niemand verkehrte in der Familie, der Politik hineingebracht hätte. Ich erinnere mich nicht, jemals bei Frau Hitler politische Gespräche gehört zu haben. Auch wenn ein bestimmtes politisches Ereignis in der Stadt noch so heftige Wellen schlug, in diesem stillen Heim war nichts davon zu spüren, denn auch Adolf schwieg daheim über dergleichen Dinge. Dort lief das Leben in ruhigem Gleichmaß weiter. Die einzige Veränderung, die ich in der Familie Hitler erlebte, war, dass Frau Clara Ende des Jahres 1906 von der Humboldtstraße nach Urfahr übersiedelte. Darin wirkte aber nicht mehr das unstete Temperament des Vaters nach, vielmehr war dafür eine rein praktische Überlegung maßgebend. Urfahr, inzwischen längst mit Linz vereint, war damals noch eine eigene Gemeinde mit vorwiegend ländlichem Charakter, bevorzugter Aufenthalt der Ruheständler und Pensionisten. Nachdem in Urfahr keine Verzehrsteuer eingehoben wurde, war dort manches, zum Beispiel Fleisch, billiger als in der Stadt. Frau Clara hoffte, in Urfahr mit der bescheidenen Pension von 140 Kronen, 90 Kronen für sie und je 25 Kronen für Adolf und Paula, besser durchzukommen. Auch war sie glücklich, wenn sie wieder Wiesen und Felder um sich sah. Das stille Haus in der Blütengasse 9 ist so unverändert geblieben, dass ich manches Mal, wenn ich durch diese abgelegene Gasse gehe, hinter der schon das Grüne liegt, auf dem kleinen zierlichen Balkon Frau Clara zu sehen glaube. Für Adolf war es ein besonderes Hochgefühl, mit Stefanie am gleichen Ufer zu wohnen. Unser abendlicher Heimweg wurde durch die Übersiedlung nach Urfahr noch länger. Das lag durchaus in unserem Sinne, denn auch die Fragen und Probleme, die uns bewegten, waren ergiebiger und nachhaltiger geworden. Der Weg über die Brücke wurde uns manches Mal zu kurz, so dass wir, wenn ein Problem uns besonders beschäftigte, mehrmals über die Donau hin- und zurückgehen mussten, um das Gespräch zu Ende zu führen. Genauer gesagt, Adolf brauchte die Zeit zum Reden, ich zum Zuhören. Wenn ich an dieses stille Heim denke, in dem Adolf aufwuchs, und mir die politischen Ideen und Aufgaben vergegenwärtige, die ihn von allen Seiten bedrängten, fällt mir unwillkürlich jene seltsame Gesetzmäßigkeit ein, die im Zentrum eines tobenden Orkans einen Raum völliger Windstille entstehen lässt, dessen Ruhe und Beständigkeit umso tiefer ist, je heftiger ringsum der Sturm wütet. Bei der Betrachtung des politischen Werdegangs eines so ungewöhnlichen Menschen, wie es Adolf Hitler war, muss man äußere Einflüsse von inneren Anlagen trennen, denn diesen kommt meines Erachtens eine viel höhere Bedeutung zu als den von außen herandrängenden Ereignissen. Schließlich hatten ja damals viele junge Menschen die gleichen Lehrer wie Adolf, erlebten die gleichen politischen Vorgänge, begeisterten oder empörten sich darüber. Und doch sind diese Menschen trotzdem nur tüchtige Kaufleute, Ingenieure oder Fabrikanten geworden und politisch bedeutungslos geblieben. Die Atmosphäre an der Linzer Realschule war ausgesprochen national. Die Klasse opponierte heimlich gegen alle herkömmlichen Einrichtungen, wie patriotische Aufführungen, dynastische Kundgebungen und Feste, gegen Schulgottesdienst und Fronleichnamsprozession. Adolf Hitler hatte diese Atmosphäre, die für ihn viel wichtiger war als der Unterrichtsbetrieb, in seinem Buche folgend charakterisiert. Für Südmark und Schulverein wurde da gesammelt, durch Kornblumen und schwarz-rot-goldene Farben die Gesinnung betont, mit Heil gegrüßt und statt des Kaiserliedes lieber Deutschland über alles gesungen, trotz Verwarnungen und Strafen. Der Kampf um die Existenz des deutschen Volksteiles im Donaustaate bewegte damals die jungen Gemüter. Verständlich, denn dieses österreichische Deutschtum stand inmitten der slawischen, madjarischen und italienischen Nationen Österreich-Ungarns allein. Linz lag allerdings von der Volksgrenze weit ab und war eine kerndeutsche Stadt. Aber vom angrenzenden Böhmen kam beständig Unruhe herein. In Prag reihte sich ein Krawall an den anderen, dass die K&K-Polizei doch nicht imstande war, deutsche Häuser vor dem tschechischen Pöbel zu schützen, so dass mitten im Frieden über Prag der Belagerungszustand verhängt werden musste, löste auch in Linz Empörung aus. Budweis war damals noch eine deutsche Stadt mit deutscher Verwaltung und deutscher Stadtverordnetenmehrheit. Die Mitschüler Adolfs, die aus Prag, Budweis und Prachatitz stammten, weinten vor Wut, wenn man sie scherzweise Böhmen nannte, denn sie wollten nur Deutsche sein, wie die anderen auch. Allmählich begann es sogar in Linz unruhig zu werden. Als stille, bescheidene Arbeiter und Handwerker lebten hier einige hundert Tschechen, von denen niemand bisher, am wenigsten sie selbst, ein besonderes Aufheben gemacht hätte. Nun gründete ein tschechischer Kapuzinerpater namens Jurasek in Linz einen Sokolverein, hielt in der Martinskirche auf dem Römerberg Predigten in tschechischer Sprache und sammelte Beiträge für die Errichtung einer tschechischen Schule. Das erregte in der Stadt großes Aufsehen und nationale Gemüter sahen in der Aktion des fanatischen Kapuziners die Vorbereitung einer tschechischen Invasion. Das war natürlich übertrieben. Trotzdem gab gerade diese tschechische Aktivität damals den etwas schlafmützigen Linzern das Gefühl, bedroht zu sein, und so stellten sie denn einmütig sich als Mitkämpfer in den ringsum tobenden Volkstumskampf. Wer der Jugend Seele kennt, der wird verstehen können, dass gerade sie am freudigsten die Ohren für einen solchen Kampf öffnet. In hunderterlei Formen pflegt sie diesen Kampf dann zu führen, auf ihre Art und mit ihren Waffen. Sie ist also im Kleinen ein getreues Spiegelbild des Großen, nur oft in besserer und aufrichtigerer Gesinnung. So berichtet Adolf Hitler gewiss sehr zutreffend weiter, wie man sich überhaupt in der Schilderung der äußeren politischen Entwicklung auf Mein Kampf verlassen kann. Die national gesinnten Lehrer an der Realschule standen in diesem Abwehrkampf voran. Dr. Leopold Pötsch, der Geschichtslehrer, war aktiver Politiker. Als Vertreter im Gemeinderat war er der führende Kopf der deutschnationalen Fraktion. Er hasste den habsburgischen Vielvölkerstaat, der uns heute, welch ein Wandel, geradezu als Vorbild eines übernationalen Zusammenschlusses erscheint und gab damit der für alles Nationale begeisterte Jugend die politischen Parolen. Wer endlich konnte noch Kaisertreue bewahren einer Dynastie gegenüber, die in Vergangenheit und Gegenwart die Belange des deutschen Volkes immer und immer wieder schmählich eigener Vorteile wegen verriet? Damit hatte der Sohn einem alldeutschen Programm zuliebe endgültig und unwiderruflich die Bahn des Vaters verlassen. Wenn Adolf sich in erregten Gesprächen, ich selbst kam bei dem Zuhören dabei kaum nach, geschweige denn mit einer höchst bescheidenen Anteilnahme, immer tiefer in diesen Gedankengängen verlor, fiel mir bei ihm ein Wort auf, das bei solchen Erörterungen regelmäßig wiederkehrte, das Reich. Immer stand dieses Wort am Ende langer Gedankenreihen. Geriet er mit einer politischen Überlegung in die Sackgasse und wusste nicht sogleich weiter, so hieß es kurzerhand, diese Frage wird das Reich lösen. Wenn ich fragte, wer denn all diese gigantischen Bauten, die er da auf dem Zeichenbrett entwarf, finanzieren würde, lautete die Antwort, das Reich. Aber selbst belanglose Dinge wurden stets auf das Reich projiziert. Die unzulängliche Ausstattung der Provinzbühnen reformierte ein Reichsbühnenbildner. Es gab bekanntlich nach 1933 wirklich einen Mann, der diesen Titel führte. Ich erinnere mich, dass Adolf Hitler diesen Ausdruck schon damals in Linz prägte, als 16- oder 17-Jähriger also. Selbst die Blindenfürsorge oder der Tierschutzverein wurden in seinen Augen Institutionen des Reiches. Reich nennt man in Österreich gewöhnlich das Staatsgebiet des Deutschen Reiches. Die Bewohner dieses Staates bezeichnet man bei uns als Reichsdeutsche. Wenn aber mein Freund das Wort Reich gebrauchte, meinte er damit mehr als nur den deutschen Staat. Zwar vermied er es, den Begriff genauer zu definieren, denn in dem Wort Reich musste alles Raum haben, was ihn politisch bewegte, und das war viel. Ebenso heftig, wie er das deutsche Volk und dieses Reich liebte, lehnte er alles Fremde ab. Er hatte kein Bedürfnis, fremde Länder kennenzulernen. Jener für junge, weltoffene Menschen so typische Drang in die Ferne war ihm völlig unbekannt. Auch die für Künstler typische Begeisterung für Italien habe ich nie an ihm bemerkt. Wenn er seine Pläne und Ideen auf ein bestimmtes Land projizierte, war es immer nur das Reich. In diesem stürmischen nationalen Kampf, der eindeutig gegen die österreichische Monarchie gerichtet war, kamen die ungewöhnlichen Anlagen zur Entfaltung, die in seinem Wesen lagen. Die eiserne Konsequenz vor allem, mit der er an dem, was er einmal für richtig angesehen hatte, festhielt. Die nationale Ideologie rückte als politisches Bekenntnis in den unabänderlichen Bereich seines Wesens. Kein Misserfolg, kein Rückschlag brachte ihn davon ab. Er blieb bis zu seinem Tode, was er schon mit 16 Jahren war, Nationalist. Mit diesem unverrückbaren Ziel vor Augen betrachtete und prüfte er die bestehenden politischen Verhältnisse. Nichts war ihm nebensächlich, auch das anscheinend Geringste beschäftigte ihn. Zu allem nahm er Stellung, je weniger es ihn anging, desto heftiger. Die völlige Bedeutungslosigkeit seiner Existenz glich er durch umso entschiedenere Stellungnahme zu allen öffentlichen Fragen aus. Der Drang, alles Bestehende zu ändern, bekam damit Richtung und Ziel. Es stand ihm ja bei seinem an allem Beteiligtsein so viel im Wege. Überall sah er nur Hemmung und Hindernis, alle verkannten ihn. Dabei wusste ja niemand von ihm. Oftmals tat er mir geradezu leid. Wie schön hätte er sich bei seiner unzweifelhaften Begabung das Leben machen können, wie schwer aber machte er es sich. Dauernd stieß er sich an Dingen und war mit aller Welt überworfen. Gerade jene gesunde Unbekümmertheit, die junge Menschen auszeichnet, war ihm gänzlich fremd. Ich habe niemals erlebt, dass er sich mit leichter Hand über etwas hinweggesetzt hätte. Jede Sache musste bis auf den Grund durchschaut und daraufhin geprüft werden, wie sie sich in das große politische Ziel, das er sich gesetzt hatte, einfügen würde. Tradition bedeutete ihm politisch gesehen wenig. In Summe, die Welt musste gründlich und in allen Teilen geändert werden. Wer jedoch aus dieser Darstellung schließen würde, dass sich der junge Hitler mit fliegenden Fahnen in die Tagespolitik gestürzt hätte, irrt sich. Ein bleicher, kränklicher, hochaufgeschossener Jüngling, völlig unbekannt den Leuten und unerfahren in der Stadt, eher verhalten und scheu als aufdringlich, betreibt diese intensive Beschäftigung völlig für sich allein. Nur die wichtigsten Einfälle und Lösungen, die er gefunden hat, Ideen, die unbedingt ein Publikum brauchen, trägt er abends mir, also einem ebenso unbedeutenden und einschichtig lebenden Menschen vor. Das Verhältnis des jungen Hitler zur Politik ist ähnlich wie das Verhältnis zur Liebe. Man verzeihe mir diesen nicht sehr geschmackvollen Vergleich. So intensiv ihn das Politische geistig beschäftigt, so intensiv hielt er sich tatsächlich von praktischer politischer Betätigung fern. Er tritt keiner Partei bei, schließt sich keiner Organisation an, beteiligt sich nicht an parteimäßigen Kundgebungen und hütet sich, seine eigenen Gedanken über den engen Kreis seiner Freundschaft hinauszutragen. Was ich damals in Linz an ihm erlebte, möchte ich, um im Bilde zu bleiben, ein erstes Blickwechseln mit der Politik nennen, nicht mehr, als hätte er damals schon geahnt, was Politik für ihn einmal bedeuten würde. Politik blieb für ihn zunächst nur eine Aufgabe im geistigen Bereiche. In dieser auffallenden Zurückhaltung offenbart sich ein Grundzug seines Wesens, der seiner Ungeduld zu widersprechen schien. Die Fähigkeit, warten zu können. Politik blieb für ihn jahrelang eine Sache des Beobachtens, der Kritik an gesellschaftlichen Zuständen, des Prüfens, des Erfahrungssammelns, blieb eine völlig private und daher auch für das damalige öffentliche Leben gänzlich belanglose Angelegenheit. Interessant ist die Tatsache, dass der junge Hitler in jenen Jahren das Militärische scharf ablehnte. Dem scheint eine Stelle in Mein Kampf zu widersprechen. Beim Durchstöbern der väterlichen Bibliothek war ich über verschiedene Bücher militärischen Inhalts gekommen, darunter eine Volksausgabe des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71. Es waren zwei Bände einer illustrierten Zeitschrift aus diesen Jahren, die nun meine Lieblingslektüre wurden. Nicht lange dauerte es, und der große Heldenkampf war mir zum größten inneren Erlebnis geworden. Von nun an schwärmte ich mehr und mehr für alles, was irgendwie mit Krieg oder doch mit Soldatentum zusammenhing. Ich vermute, dass diese Erinnerung erst durch die besondere Situation in der Landsberger Haft herbeigeführt wurde, in der dieses Buch entstanden ist. Denn als ich Adolf Hitler kennenlernte, wollte er von allem, was irgendwie mit Krieg und doch mit Soldatentum zusammenhing, nicht das geringste wissen. Natürlich störten ihn die mit Stefanie flanierenden Leutnants sehr, aber seine Abneigung saß tiefer. Schon allein die Vorstellung eines militärischen Zwanges konnten ihn empören. Nein, niemals würde er sich zwingen lassen, Soldat zu werden. Wenn er es wurde, dann aus freiem Entschluss und niemals im österreichischen Heer. Ehe ich das Kapitel über den politischen Werdegang Adolf Hitlers schließe, möchte ich noch zwei Fragen herausgreifen, die mir wesentlicher erscheinen als alles, was sonst über Politik zu sagen ist. Die Stellung des jungen Hitler zu Judentum und Kirche. Über sein Verhalten zum Problem des Judentums während seiner Linzer Jahre gibt Adolf Hitler selbst Aufschluss. Es ist für mich heute schwer, wenn nicht unmöglich, zu sagen, wann mir zum ersten Male das Wort Jude Anlass zu besonderen Gedanken gab. Im väterlichen Hause erinnere ich mich überhaupt nicht, zu Lebzeiten des Vaters das Wort auch nur gehört zu haben. Ich glaube, der alte Herr würde schon in der besonderen Betonung dieser Bezeichnung eine kulturelle Rückständigkeit erblickt haben. Er war im Laufe seines Lebens zu mehr oder minder weltbürgerlichen Anschauungen gelangt, die sich bei schroffster nationaler Gesinnung nicht nur erhalten hatten, sondern auch auf mich abfärbten. Auch in der Schule fand ich keine Veranlassung, die bei mir zu einer Veränderung des übernommenen Bildes hätte führen können. In der Realschule lernte ich wohl einen jüdischen Knaben kennen, der von uns allen mit Vorsicht behandelt wurde, jedoch nur, weil wir ihm in Bezug auf seine Schweigsamkeit durch verschiedene Erfahrungen gewitzigt nicht sonderlich vertrauten. Irgendein Gedanke kam mir dabei so wenig wie den anderen. Erst in meinem 14. bis 15. Jahre stieß ich öfters auf das Wort Jude, zum Teil im Zusammenhang mit politischen Gesprächen. Ich empfand dagegen eine leichte Abneigung und konnte mich eines unangenehmen Gefühles nicht erwehren, das mich immer beschlich, wenn konfessionelle Stänkereien vor mir ausgetragen wurden. Als etwas anderes sah ich aber damals die Frage nicht an. Linz besaß nur wenige Juden. Das klingt alles sehr plausibel, stimmt aber mit meinen Erinnerungen nicht ganz überein. Zunächst erschien mir schon das Bild des Vaters zugunsten einer liberalen Auffassung korrigiert worden zu sein. Der Bürgertisch in Leonding, an dem er verkehrte, hatte sich den Ideen Schönerers verschworen. Damit lehnte auch der Vater sicherlich schon das Judentum entschieden ab. Bei der Darstellung der Schulzeit wird verschwiegen, dass es an der Realschule ausgesprochen antisemitisch eingestellte Lehrer gab, die auch vor den Schülern ihren Judenhass offen bekannten. Schon der Realschüler Hitler muss also von den politischen Aspekten der Judenfrage einiges erahnt haben. Ich kann es mir gar nicht anders denken, denn als ich Adolf Hitler kennenlernte, war er bereits ausgesprochen antisemitisch eingestellt. Ich erinnere mich genau, wie er einmal, als wir durch die Bethlehemstraße gingen und an der kleinen Synagoge vorbeikamen, zu mir sagte, »Das gehört nicht nach Linz.« Meiner Erinnerung nach ist Adolf Hitler bereits als ausgeprägter Antisemit nach Wien gekommen. Er brauchte es nicht erst zu werden, wenngleich die Erlebnisse in Wien ihn über diese Frage noch radikaler denken ließen als bisher. Die Tendenz, die der Selbstdarstellung Adolf Hitlers zugrunde liegt, ist meines Erachtens diese. Schon in Linz, wo die Juden keine Rolle spielten, war ihm diese Frage nicht gleichgültig. Erst in Wien wurde er durch die große Zahl der Juden gezwungen, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Etwas anders liegen die Dinge auf kirchlichem Gebiet. In Mein Kampf findet sich hierzu kaum eine biografische Angabe, außer einer Schilderung der Kindheitserlebnisse in Lambach. Da ich in meiner freien Zeit im Chorherrenstift zu Lambach Gesangsunterricht erhielt, hatte ich beste Gelegenheit, mich oft und oft am feierlichen Prunke der äußerst glanzvollen kirchlichen Feste zu berauschen. Was war natürlicher, als dass genauso wie einst dem Vater der kleine Herr Dorfpfarrer, nun mir der Herr Abt als höchstes erstrebenswertes Ideal erschien. Wenigstens zeitweise war dies der Fall. Die Ahnen Hitlers waren sicherlich fromme, kirchengläubige Menschen, wie das bei Bauern selbstverständlich ist. Die Familie Hitler war in dieser Hinsicht zwiespältig. Die Mutter fromm, der Kirche treu ergeben, der Vater liberal, ein lauer Christ. Sicherlich standen die kirchlichen Fragen dem Vater näher als das Judenproblem. Als Staatsbeamter konnte er es sich bei der engen Verbindung von Thron und Altar nicht leisten, offen antiklerikal zu sein. Solange der kleine Adolf in der Nähe der Mutter blieb, war er ganz ein Kind nach ihrem Sinne, fromm und allen Großen und Schönen, das die Kirche darbot, aufgetan. Der kleine blasse Sängerknabe ging damals völlig in frommen Kirchenglauben auf. So wenig Hitler darüber sagt, so viel bedeuten diese Worte, die mehr verschweigen, als sie sagen. Das prunkvolle Stift war ihm vertraut geworden. Er fühlte sich mit kindlicher Empfänglichkeit von der Kirche angezogen. Die Mutter hat ihn gewiss auf diesem Wege bestärkt. Je mehr er sich in den kommenden Jahren dem Vater näherte, desto weiter rückte dieses Kindheitserlebnis von ihm fort, desto mehr gewann die freisinnige Haltung des Vaters Oberhand. Die Schule in Linz tat ein Übriges dazu. Franz Sales Schwarz, der Religionslehrer an der Realschule, war wenig geeignet, um auf diese Jugend einzuwirken. Die Schüler nahmen ihn nicht ernst. Meine eigenen Erinnerungen darüber lassen sich in wenigen Sätzen sagen. Solange ich Adolf Hitler kannte, erinnere ich mich nicht, dass er einen Gottesdienst besucht hätte. Er wusste, dass ich jeden Sonntag mit meinen Eltern in die Kirche ging und nahm das als Gegebenheit zur Kenntnis. Er versuchte nicht, mich davon abzubringen, sagte wohl hin und wieder, dass er dies von mir nicht ganz verstehen könne. Seine Mutter sei doch auch eine fromme Frau, trotzdem lasse er sich von ihr nicht zur Kirche nötigen. Doch solche Worte waren von ihm immer nur am Rande gesprochen, mit einer gewissen Nachsicht und Duldung, die sonst gewiss nicht an ihm zu beobachten war. Aber in diesem Falle ging es ihm anscheinend gar nicht darum, seine persönliche Auffassung durchzusetzen. Ich kann mich nicht entsinnen, dass Adolf, wenn er mich sonntags nach Schluss des Gottesdienstes bei der Karmeliterkirche abholte, einmal über diesen sonntäglichen Kirchgang abfällig gesprochen hätte, noch viel weniger an irgendwie ungebührliches Verhalten von ihm. Zu meinem Erstaunen machte er aus diesem gegensätzlichen Zustand nicht einmal eine Streitfrage. Doch eines Tages kam er sehr erregt zu mir und zeigte mir ein Buch über Hexenprozesse. Ein anderes Mal eines über die Inquisition. Aber bei aller Empörung über die in diesen Büchern geschilderten Vorgänge vermied er es, politische Forderungen daran zu knüpfen. Vielleicht war ich in diesem Falle doch nicht das richtige Publikum für ihn. Seine Mutter ging am Sonntag immer mit der kleinen Paula zur Messe. Ich kann mich nicht entsinnen, dass Adolf einmal seine Mutter in die Kirche begleitet hätte, auch nicht daran, dass ihm Frau Clara deshalb Vorstellungen gemacht hätte. So fromm und so gläubig sie selbst war, hatte sie sich anscheinend damit abgefunden, dass ihr Sohn eine andere Bahn einschlug. Vielleicht stand ihr in diesem Fall auch das anders geartete Verhalten des Vaters im Wege, dessen Vorbild und Beispiel für ihren Einfluss auf den Sohn immer noch maßgebend war. Zusammenfassend kann ich die damalige Haltung Hitlers der Kirche gegenüber folgendermaßen formulieren. Keineswegs war ihm die Kirche gleichgültig, aber sie konnte ihm nichts geben. Überschauend kann also gesagt werden, Adolf Hitler wurde Nationalist. Ich habe erlebt, mit welcher bedingungslosen Hingabe er sich dem Volke, das er liebte, bereits damals verschrieb. Allein in diesem Volke lebte er, er kannte nichts anderes als dieses Volk. Die Seiten 107 und 108 des Buches sind Bildseiten. Seite 107, Unterschrift des Vaters Alois Hitler, nachfolgend die auffallend ähnliche Unterschrift Adolf Hitlers, in den Beispielen aus den Jahren 1906, 1907, 1913 und 1914. Hochzeitsbild der Halbschwester Hitlers, Angela Raubal, deren Mann zum Gegenspieler des jungen Hitler wurde. Seite 108, der Schüler Adolf Hitler, oben eine Aufnahme aus der 4. Klasse der Volksschule in Leonding, unten ein Bild aus der 1. Klasse der Linzer Realschule. Hitler im 1. Bild oben Mitte, im 2. oben rechts. Weiter im Text.